In der Enzyklopädie Yucatanense von 1977 wird dieses Ereignis, mit dem die Gewalttätigkeiten des Kastenkrieges beginnen, stillschweigend übergangen. So, als wäre es Cecilio Chi gewesen, der scheinbar grundlos Tepic am 30. Juli überfällt. Das war der Beginn des Kampfes, die erste Schandtat des Cecilio Chi, die überall auf der Insel wie eine Bombe einschlug und überall Angst und Entsetzen verbreitete. Passenderweise war es auch Hauptmann Ongai, der eine Woche später Vergeltung für die Vergeltung seiner Tat übte und Tepic am 7. August im Erdboden gleichmachen und alle indianischen Einwohner umbringen ließ. Das zivilisierte Yucatan wird von einer Indio-Hysterie ergriffen. Gesetz vom 27. August 1847. Zur Wiederherstellung und Regelung der ehemaligen Verwaltungsgesetze, die Indios betreffend. Der provisorische Gouverneur von Yucatan erklärt, dass die Eingeborenen nicht die notwendige Befähigung besitzen, weiterhin an dem Genuss der Rechte teilzuhaben, welche die Verfassung von 1841 den Bürgern zugesteht, etc., etc. Artikel 1. Die Eingeborenen befinden sich ab jetzt wieder im Zustand der Unmündigkeit, in dem sie sich befanden, bevor ihnen der freie Gebrauch der den Bürgern zustehenden Rechte gewährt wurde, etc., etc. Die Ladinos führen die Picota wieder ein, den Schandpfahl für Auspeitschungen. Verdächtige Indios werden festgenommen und eingesperrt. Verdächtigungen genügen für Todesurteile. In einem knappen Monat werden über 200 Indios in Mérida vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen. Das ändert nichts daran, dass die Maya des westlichen Yucatan den Ladinos auch weiterhin die Treue halten und auf ihrer Seite gegen die Aufständischen kämpfen. Erlass vom 26. Januar 1848. Belohnungen zugunsten der Eingeborenen, die helfen, den Aufstand zu unterdrücken. Santiago Mendez, Gouverneur des Staates Yucatan. Artikel 1. Die Eingeborenen, die den Regierungstruppen helfen, den Aufstand der ihrer Rasse Angehörenden niederzuschlagen, genießen die Befreiung von der Personalsteuer. Artikel 2. Diejenigen, die so lange im Dienst bleiben, bis das Ziel erreicht ist, werden zu Hidalgos erklärt und von der Personalsteuer auf Lebenszeit befreit. Erlass vom 1. März 1848. Zuerkannt wird der öffentlichen Hand die Hälfte aller Mobilien und Wertsachen, die sich aus der Gewalt der Barbaren erlangen lassen, die andere Hälfte denen, die sie beibrachten. Über Männer der Kirche werden Friedensverhandlungen mit Jacinto Pat eingeleitet. Jacinto Pat ist politisch schon immer ein Anhänger Barbachanos gewesen. Im Friedensvertrag werden alle Bedingungen Jacinto Pats akzeptiert. Befreiung von Personalsteuer, Herabsetzung der Kirchengebühren, freie Nutzung des Ejido-Landes und der Terrenos Baldios, Entlassung aus der Schuldknechtschaft. Ich, Jacinto Pat, Ticul, den 23. April 1848, Barbachano unterschreibt. Sierra O'Reilly, im Auftrag von Mendez in Washington auf der Suche nach finanzieller Unterstützung, schockt seinen demokratischen Gesprächspartner mit der Erklärung, dabei ginge es einzig darum, Zeit zu gewinnen. Der Vertrag machte Jacinto Pat zum Gouverneur über alle anderen eingeborenen Führer. Die Ladinos schickten Pat ein weißes Seidenbanner und darauf in goldenen Lettern Gran Cacique de Yucatán. Cecilio Chi gefiel das nicht. Er schickte Pat einen bösen Brief und einen seiner Offiziere mit 1500 Mann, die den Vertrag und das Banner von Pat forderten und auf der Stelle zerrissen. Nach allem, was war und wie es war. Ende Mai stehen die Maya vor Mérida. Barbachano beschließt, die Hauptstadt aufzugeben. Vaquero resümiert, alles Weitere lag bei den Indios. Leandro Pot, Sohn von Crescencio Pot, erzählt E.H. Thompson von den Maya vor Mérida 1848. Als meines Vaters Leute Akansech eingenommen hatten, veranstalteten sie eine Zeit lang Festlichkeiten, um sich auf die Einnahme von Tiho vorzubereiten. Es war ein warmer und schwüler Tag. Da tauchten ganz plötzlich in großen Wolken aus Nord, aus Süd, aus Ost und West, von überall her aus der Welt, die geflügelten Ameisen auf, die den Regen ankündigen. Als meines Vaters Leute das sahen, sagten sie zu sich selber und zu ihrem Nachbarn, aha, die Zeit ist für uns gekommen, ans Pflanzen zu gehen. Denn tun wir es nicht, dann werden wir auch nicht die Gnade Gottes haben, um die Bäuche unserer Kinder zu füllen. Auf diese Art besprachen sie das untereinander und erörterten das Für und Wider, um auch alles sorgfältig durchzudenken. Und als dann der Morgen kam, sagte jeder von meines Vaters Leuten zu seinem Anführer, Schickanick, ich gehe jetzt mal. Und allen inständigsten Bitten und schlimmsten Drohungen zum Trotz rollte jeder seine Decke zusammen, steckte sie in seinen Beutel, zog die Riemen seiner Sandalen straff und machte sich auf den Weg nach Hause und zu seinem Maisfeld. Dafür hatten sie schließlich gekämpft, nicht um Merida einzunehmen. Die Gnade Gottes, La Gracia, das ist der Mais. So ist Merida durch die Gnade Gottes gerettet worden. Zwei Geschichten, zweimal Geschichte.